أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Heute machen wir weiter, inshallah, mit dem dritten Teil von dem Buch, was wir vor zwei Tagen angefangen haben, und zwar das Buch von Imam Al-Ghazali, Kitabu Adabi Al-Akl, das Buch über die Ethik des Essens. Wir haben, alhamdulillah, über die zwei ersten Teile erzählt, und zwar, was man vor dem Essen berücksichtigen soll und was man während des Essens berücksichtigen soll. Und heute, inshallah, werden wir über die Benehmensart und die Sachen, die man berücksichtigen soll nach dem Essen. Imam Ghazali sagt, rahimahullah, Al-Qasm al-Thalith, ma yustahabbu ba'da al-Ta'am. Der dritte Teil, was empfohlen wird nach dem Essen. وهو أن يمسك قبل الشبع. Man soll mit dem Essen aufhören, bevor man satt wird. Das ist, was man zuerst berücksichtigen soll. Und das ist die Sunna von dem Prophet, das ist die Sunna von den Salaf al-Salihin, dass man aufhört mit dem Essen, bevor man satt wird. وَيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ثُمَّ يَمْسَحْ بِالْمِنْدِيلِ. Und man schlägt oder leckt die Finger ab, bevor man sie mit dem Tuch putzt. Erstmal die Finger ablecken, dann ein Tuch benutzen, dann sie waschen. Thumma yamsah bil mindil, also danach, nachdem man die Finger abgelegt hat, dann wäscht man die Hand mit einem Tuch. Thumma yaghsiluha, danach wäscht man die Hand. Wa yaltaqitu futat at-ta'am, und man nimmt die Krümel vom Essen und isst sie. قال صلى الله عليه وسلم, der Prophet عليه الصلاة والسلام sagte, من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده. Sagte, derjenige, der davon isst, was aus dem Tisch fiel, der lebt in سعة, das heißt, er lebt in Wohlstand, und Allah سبحانه وتعالى wird seine Kinder bewahren. Das ist von dem Segen von diesem Krümel, was wir eigentlich kein Acht geben, aber Allah subhanahu wa ta'ala gibt für die kleinen Handlungen die große Belohnung. Das ist von seiner Großzügigkeit subhanahu wa ta'ala. ويتخلل ولا يبتلع كل ما يخرج من بين أسنانه بالخلل. Er sagt, Imam Ghazali rahimahullah, nach dem Essen benutzt man Zahnstocher, also diese kleinen Stäbchen, aber es gehört zum guten Benehmen, dass man nicht schluckt, was man mit diesen Stäbchen zwischen den Zähnen rausnimmt, sondern was du mit diesen Stäbchen rausnimmst, das schmeißt du weg. Illa ma yajma'u min usuli asnanihi bi lisanihi. Außer im Fall, wo man zwischen den Zähnen mit der Zunge putzt. Also manchmal hast du irgendwie zum Beispiel Fleisch oder Brot zwischen den Zähnen und du versuchst das mit deiner Zunge rauszuholen, dann in diesem Fall kannst du es schlucken. Aber wenn du ein Stäbchen benutzt, Zahnstocher, dann ist es schlecht, wenn du das schluckst. Danach, nachdem man das benutzt hat, dann wäscht man den Mund. Dann wäscht man den Mund. وَلِتَمَدْمَدْ بَعْدَ الْخَلَّلِ فَفِيهِ أَثَرٌ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ. Also danach wäscht man, wie gesagt, putzt man den Mund mit dem Wasser. Und er hat gesagt, darüber gibt es eine Überlieferung von der Familie des Propheten عليه الصلاة والسلام. وَأَنْ يَلْعَقَ الْقَسَعَةَ وَيَشْرُبَ مَاءَهَا. Es gehört auch zum Benehmen nach dem Essen, dass man den Teller ableckt oder mit dem Finger, also ja, man benutzt erstmal seinen Finger, also man nimmt den Rest von Essen mit dem Finger, also Soße oder ähnliches, und dann leckt es ab. Oder wenn auf dem Teller etwas Flüssiges gibt, dann trinkt man es. ويقال من لعق القصعة وغسلها وشرب ماءها كان له عتق رقبة. Es wurde überliefert, es wurde gesagt, dass derjenige, der die Teller mit den Finger putzt und danach das ableckt und die Flüssigkeit im Teller austrinkt, das ist, er bekommt eine Belohnung, als ob er ein Sklave befreit hat. Darüber gibt es paar Ahadith, die ähnlich sind. Aber nicht in diesem Wortlaut, weil Imam Ghazali überliefert das nicht vom Prophet a.s., sondern er hat gesagt, es wurde gesagt. Aber es gibt auch Ahadith, wie zum Beispiel Imam Tirmidhi überliefert hat und andere, wo es steht, man akala fi qas'atin wa lahasaha, istaghfarat lahu al-qas'a. Derjenige, der von einem Teller gegessen hat und danach diesen Teller mit der Hand oder mit dem Finger abgeleckt hat, dieser Teller macht Istighfar für ihn. Also dieser Teller bietet um Verzeihung bei Allah subhanahu wa ta'ala für diese Person. Dieser Hadith wurde von Imam Tirmidhi überliefert. Und es gibt auch andere Hadith von Imam Safar, von Imam Ibn Majah. Und es gibt auch einen Befehl vom Prophet a.s. in Sahih Muslim, wo es steht, Al-Amru bil-Aqil Asabi'i was-Safhati fa-innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-Baraka. Wo es steht, dass die Muslime befohlen wurden, dass sie ihre Finger ablecken und dass sie ihren Tellern mit den Fingern putzen, wenn sie mit dem Essen fertig sind. Und dann das Ablecken, der Prophet a.s. sagte, man weiß nie, wo der Segen sich steckt. Und in einer Überlieferung von Imam Ibn Hibban sagte der Prophet a.s. Und mach den Teller nicht weg, erst wenn du es mit den Fingern abgelegt hast. Was ich jetzt gelesen habe, das war der Kommentar zu Ihya Ulumuddin von Imam Murtada al-Zabidi. Danach sagte Imam al-Ghazali, وَأَنَّ الْتِقَاطَ الْفُتَاتِ مُهُورَ الْحُرُ الْعِينَ. Auch von den es gehört auch zu dem Adab nach dem Essen, wie gesagt, dass man die Krümel auf dem Tisch oder auf dem Boden isst. Dass man sie isst. Und was hat man gesagt bei den Salafus Salihin? Das sind die Brautgaben der Huris. Also diese Krümels, das sind die Brautgaben der Huris. So haben die Salafus Salihin gesagt. Das hat Imam Abu Talib Makki in Qut al-Qulub erwähnt. وأن يشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام نعمة منه. Und man soll danach Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Herzen danken. Und man soll auch sehen, dass dieses Essen eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Koran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. Er sagt subhanahu wa ta'ala, isst von den guten Sachen, was wir euch gegeben haben, und bedankt euch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dankt Allah subhanahu wa ta'ala. ومهما أكل حلالا قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات. Wenn man ein halal Sache isst, dann sagt man danach الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات. Ich übersetze, ich habe das ganz langsam gelesen, damit ihr inshallah später wenn ihr das zuhört, auch aufschreiben könntet. Also er sagt, Alhamdulillah, also das versteht jeder, Alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat, welcher durch seine Gaben die guten Sachen zu Ende kommen oder perfekt werden, wa tanzilul barakat, und durch seine Gaben das Segen kommt. Allahumma at'imna tayyiban wasta'minna salihan. Das ist der zweite Teil von dem Dua. Allahumma at'imna tayyiban. O Allah, gib uns eine Essen ist ein Essen, was halal ist, was drin kein Schubha gibt, was drin welcher und gut für uns, für unser Körper und unser Herz ist. Tayyib ist ein Begriff, was viele Bedeutungen beinhaltet. Also Allahumma, oh Allah, gib uns von einem Tayyib Essen, wasta'minna salihan, und lass uns Gutes tun. Wenn man aber von einem Essen isst, worin Zweifel besteht, dass es nicht hundertprozentig halal ist, dann sagt man am Ende, Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Oh, also wir danken Allah auf jeden Fall. Also ala kulli hal heißt auf jeden Fall. Also wir danken Allah auf jeden Fall. Dann der zweite Teil von dem Dua lautet, Allahumma la taj'alhu قوة لنا على معصيتك. O Allah, lass es nicht ein Kraft für uns, die wir in der Sünde benutzen. O Allah, also lass dieses Essen keine Kraft für das Sündigen sein lassen. Danach liest man nach dem Essen قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, und man liest Surat li'ilaf Quraysh, li'ilaf al-Tishrin was-Saif. Also der Surat al-Ikhlas und Surat Quraysh. ولا يقوم عن المائدة حتى ترفع أولا, und man steht erst auf, wenn das Essen weggenommen wird. فإن أكل طعام الغير فإن أكل طعام الغير فليدع له وليقل. Wenn er bei einem anderen Person gegessen hat, dann soll er am Ende ein Dua machen, und zwar es lautet: Allahumma akthir khayrahu wa barik lahu fi ma razaqtahu wa yassir lahu an yaf'ala fihi khayran wa qanni'hu bima a'taytahu waj'alna wa iyyahu min ash-shakirin. Er sagt, man sagt Allahumma akthir khayrahu, o Allah, vermehre seine gute Sachen. وبارك له فيها und وبارك له في ما رزقته, und gib Baraka, und gib ihm Segen und Baraka in den Sachen, die du ihm gegeben hast. ويسر له أن يفعل فيه خيرا, und mach ihm die Sache leicht, dass er die guten Sachen, die er von dir bekommen hat, auch im Guten verwendet. وقنعه بما أعطيته, und lass ihn sich begnügen mit was du ihm gegeben hast, und lasse er und wir von und uns von den, also lass ihn und uns von den sich Bedankenden, also bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man gefastet hat und danach bei einem Bruder sein Fasten brechen gehabt, dann sagt man für, als Dua für diese Person, aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. Also es lautet, bei euch sind die Fastenden, haben die Fastenden gegessen, und eures Essen haben die Frommen gegessen, und möge die Engel für euch Dua machen. Also weil Salat für in Bezug auf die Engel, das ist, wenn sie Dua für uns machen. وَلْيُكْثِرِ الْإِسْتِغْفَارُ وَالْحُزْنُ عَلَى مَا أَكَلَ مِنْ شُبْهَةٍ لِيُطْفِئَ بِدُمُوعِهِ وَحَزَنِهِ حَرَّ النَّارِ. Der Imam Ghazali sagte, wenn man ein Shubha gegessen hat, also ein Essen, worin Zweifel liegt, da soll man viel Istighfar machen, also viel um Verzeihung bitten, und man soll auch traurig sein. Man muss auch dafür deswegen weinen, weil vielleicht wird dein Weinen die Hitze der Hölle erlöschen. Denn der Prophet a.s. sagte, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Der Prophet a.s. sagte in einem Hadith, dass jedes Fleisch, was von oder was aus einem Haram Essen entstand, so es gehört in der Hölle. Es gehört in der Hölle. Das ist ein Vorwarnung vom Prophet a.s. Und vielleicht mit unserem Trauer und mit unserem Weinen wird Allah subhanahu wa ta'ala uns das verzeihen. وليس من يأكل ويبكي كمن يأكل ويلهو. Und der Imam Ghazali sagte, und derjenige, der isst, also der isst was Falsches und er weint danach, ist nicht wie eine Person, die isst und danach lacht. وليقل إذا أكل لبنا, wenn man Milch trinkt, dann sagt man danach, اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. O Allah, gib Baraka und Segen in dem, was du uns gegeben hast, und gib uns mehr davon. Und dieser Dua macht man speziell nur für Milch. Nur für Milch. فَإِنْ أَكَلَ غَيْرَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَا رَزَقْتَنَا وَرَزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ. Und wenn man etwas anders isst oder anders trinkt, dann sagt man danach, O Allah, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَا رَزَقْتَنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَا رَزَقْتَنَا. Also, O Allah, segne, was du uns gegeben hast, warzuqna khairan minhu, und gib uns was Besseres. فذلك الدعاء مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن لعموم نفعه. Dieser erste Dua, was wir erwähnt haben, hat der Prophet عليه الصلاة speziell für die Milch gesagt, weil es hat viel, weil die Milch hat viele Vorzüge. ويستحب عقيب الطعام أن يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا سيدنا ومولانا يا كافيا من يا كافيا من كل شيء ولا يكفي منه شيء und so weiter. Ich lese es Allah nochmal. Der Imam Ghazali sagte, es ist auch gut, dass man nach dem Essen einen langen Dua liest. Und dieser Dua lese ich inshallah jetzt, also Schritt für Schritt, Stück für Stück. Danach mache ich eine kleine Übersetzung davon. Er sagte, Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana sayyiduna wa maulana ya kafiya min kulli shay'in wa la yakfi minhu shay'un at'amta min ju'in wa amanta min khawfin falaka alhamdu awaita man yatam وهديت آويت من يتم وهديت من ضلالة وأغنيت من عيلة فلك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا نافعا مباركا فيه كما أنت أهله ومستحقه اللهم أطعمتنا طيبا فاستعملنا صالحا واجعله عونا لنا على طاعتك ونعود بك أن نستعين به على معصيتك. Also, der Imam Ghazali, rahimahullah, sagte, der Dua lautet, Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana. Also, Dank gebührt Allah, der uns Essen und Trinken gegeben hat. Wa kafana wa awana. Und Allah genügt uns. Und er hat uns Heim gegeben. Unser Herr, ya kafiya min kulli shay'in. Du, O Allah, du, der uns genügt. وَلَا يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٌ. Aber die anderen können uns nicht genügen. أَطْعَمْتَ مِنْ جُوعٍ. Du hast uns als Hungrige Essen gegeben. وَآمَنْتَ مِنْ خَوْفٍ. Und du hast unsere Angst vergehen lassen. Falak alhamdu. Dir gebührt den Dank. Awaita min yutmin. Du hast uns du hast die Weisen ein Haus gegeben. Wahadaita min dalalatin. Und du hast die Ehegeleiteten recht geleitet. Wahadaita min eilatin. Und du hast die Armen reich gemacht. Falak alhamdu. Dir gebührt den Dank. Hamdan kathiran da'iman. Ein dauerhafter Dank, ein guter Dank, ein nutzvoller Dank, ein gesegneter Dank. Kama ant ahlun lahu wa mustahiqu. Wie es dir gebührt. O Allah, Allahumma, at'amtana tayyiban. O Allah, du hast uns gute Sachen zum Essen gegeben. Fassa'milna salihan. So lass uns auch gute Sachen machen. Waj'alhu aunan lana ala ta'atika. Und lass bitte das Essen für uns als Unterstützung für die Ta'a sein, für die guten Taten sein. Wa na'udhu bika. Und wir suchen Zuflucht bei dir, dass wir dieses Essen für die Sünden benutzt. Danach sagt Imam Ghazali, also wie man seine Hände putzt und seinen Mund, er sagt, وَيَغْسُلُ الْأَصَابِعَ الثَّلَاثَ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوَّلًا. Erstmal, man putzt die drei Finger, womit man isst, in der rechten Hand zuerst. Danach putzt man den Mund und die Lippen, und dann putzt man auch richtig die Zähne innerlich und äußerlich. Es ist auch gut, dass man seine Zunge putzt. Dann wäscht man das Ganze mit Wasser, also Innerseite und äußere Seite, also von der Hand, und dann richtig nochmal den Mund spülen. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.